Kontext 21. Die versunkene Stadt. Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Eine Sendung von Kontext 21, gestaltet von Eva Krivanek und Mary Kreuzer. Während 1053 Männer die höchste Auszeichnung von de Gaulle als Compagnon de la Libération erhielten, waren es insgesamt 6 Frauen. Wir wissen heute, es hätten viel mehr sein können. Es haben viele ihr Leben für den Widerstand gegeben. Nur 10-15% der Frauen erhielten nach dem Krieg den Legitimationsausweis als freiwillige Kämpferinnen des Widerstands. Was Catherine Warlin, die führende Funktionen in den jüdischen und nichtjüdischen Widerstandsgruppen der Emigration aus verschiedenen Ländern ausübte, als versunkene Stadt bezeichnete. Die Frauen waren eine versunkene Stadt. Sie hörten eben Rita Thalmann, Historikerin in Paris, die im Rahmen des von Kontext 21 veranstalteten Symposiums Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus über die Entwicklung des Widerstands gegen den Nationalsozialismus in Frankreich und die Beteiligung von Frauen referierte. Die von ihr angesprochene Ausblendung und Vernachlässigung eben dieser Beteiligung war eine wesentliche Motivation für die Gestaltung einer Sondernummer der Zeitschrift Kontext 21 und der Organisation eines Symposiums im Jänner 2004 zu diesem Thema. Im Rahmen der gemeinsam mit der Liga gegen Rassismus und Antisemitismus, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und der psychosozialen Beratungsstelle der israelitischen Kultusgemeinde Wien, ESRA, veranstalteten Filmmatineen, Vorträgen und Podiumsdiskussionen wurde das Thema in unterschiedlichen Aspekten beleuchtet. Die folgende Radiosendung bietet lediglich kurze Einblicke in die Veranstaltungsreihe. Sie soll zur Lektüre der Schwerpunktnummer 6-7/2003 von Kontext 21 einladen und eine Schiene weiterer Radiosendungen zu Frauen im Widerstand einleiten. Auf unserer Homepage finden sich die archivierten Texte und Radiosendungen. Es folgt ein Auszug aus dem Referat von Ingrid Strobel. Sie beschäftigt sich als Filmmacherin und Autorin seit vielen Jahren mit der Beteiligung von Frauen am Widerstand gegen den Nationalsozialismus, mit jüdischem Widerstand und mit Antisemitismus. Es ist offensichtlich, dass eine Frau und gleichzeitig Jüdin zu sein, die Aufnahme in die Geschichtsbücher, die offiziellen wie die inoffiziellen, nicht erleichtert hat. Dieses Resümee zog Catherine Warlin vor inzwischen 14 Jahren auf dem Pariser Symposium über Juden in der Befreiung und der Resistance. Die Gründe für das mangelnde historiografische Interesse an der Beteiligung von Frauen im Allgemeinen und von jüdischen Frauen im Besonderen am Widerstand gegen die deutsche Besatzungs- und Vernichtungspolitik sind mannigfaltig und können hier nicht ausgeführt werden. Es sei daher nur ein wichtiges Hindernis für die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema genannt. Die bis heute in der Literatur gebräuchliche Einteilung des Widerstands in einen aktiven und einen passiven. Diese Hierarchisierung von vielfältigen und oft nicht voneinander zu trennenden Aktivitäten erkennt als aktiven und damit quasi echten Widerstand lediglich militärische bzw. bewaffnete Handlungen und die klassische Aufklärungsarbeit an. Diese gängige Definition erweist sich in der Erforschung der Bedingungen, der Abläufe und Inhalte des Widerstands gegen die deutsche Besatzung und Vernichtungspolitik als unproduktiv und hinderlich. Die Erforschung des Widerstands im Allgemeinen und des Jüdischen im Besonderen leidet unter einem eklatanten Mangel an schriftlichem Quellenmaterial. Eine wesentliche Voraussetzung der konspirativen Tätigkeit ist es, keine Spuren zu hinterlassen, und das heißt eben auch, möglichst kein schriftliches Material anzulegen oder gar zu horten. Für die Untersuchung des jüdischen Widerstands sind aber selbst solche Quellen nicht verfügbar, die in der Erforschung des Widerstands generell genutzt werden können, wie zum Beispiel Prozessakten und letzte Briefe. Jüdischen Widerständlern wurde, von Ausnahmen abgesehen, nicht der Prozess gemacht. Sie wurden direkt in eines der Vernichtungslager deportiert. Ich habe mich daher in meiner vergleichenden Studie über die Beteiligung jüdischer Frauen am Widerstand im deutsch besetzten Europa neben dem schriftlichen Quellenmaterial vor allem auf die mündlichen Aussagen der von mir befragten jüdischen Widerstandskämpferinnen gestützt. Jüdische Frauen beteiligten sich in allen Formationen und in allen Formen des Widerstands. Sie waren Aktivistinnen städtischer Kampfgruppen, des Ghetto-Untergrunds und von Partisaneneinheiten. Sie druckten und verteilten die illegale Presse, sie fälschten Papiere, sie transportierten Waffen und nahmen selbst an bewaffneten Aktionen teil. Sie organisierten Untergrundbewegungen und Ghettoaufstände, sie waren politisch Verantwortliche und selten auch militärische Kommandantinnen bewaffneter Formationen. Sie suchten Verstecke für jüdische Kinder und Jugendliche, brachten sie in diese Verstecke, versorgten sie über Monate und manchmal Jahre mit Kleidung, Geld und Lebensmitteln, mit falschen Papieren und Zuspruch. Sie brachten Gruppen von Kindern und Jugendlichen an die Schweizer Grenze, um sie außer Landes zu schmuggeln, und sie begleiteten illegale Transporte von Jungen und Mädchen über die Pyrenäen nach Spanien und von dort weiter nach Palästina. Rita Thalmann beschreibt das traditionelle Frauenbild der Rechten als auch der Linken sowie die Problematik der Verinnerlichung der Rolle als Ehefrau und Mutter. Um nur ein Beispiel anzuführen, als Marguerite Gonnet nach ihrer Verhaftung im April 1942 in Lyon, es war noch nicht besetzt, es war das sogenannte noch freie Frankreich, vor ein französisches Militärgericht als Chef der Widerstandsgruppe Libération Sud verurteilt wurde, fragte sie der Gerichtsvorsitzende, warum eine Mutter von 9 Kindern dermaßen ihre natürliche Pflicht vernachlässigen konnte. Antwort: Ganz einfach, Herr Oberst, erwiderte sie, weil die Männer resigniert hatten. Anspielung auf das Versagen der französischen Heeresleitung, die dieser Oberst im Gericht vertrat. Der Weg in den Widerstand gestaltete sich für die einzelnen Frauen unterschiedlich. Viele waren bereits zuvor in politischen Gruppierungen, Parteien oder Jugendorganisationen aktiv, seien diese sozialdemokratische, kommunistische, bundistische oder zionistische. Andere wiederum kamen über ihre berufliche Tätigkeit oder ihr soziales Engagement Schritt für Schritt in die Situation, illegale Widerstandsaktivitäten zu übernehmen. In ihrem Referat beschreibt Ingrid Strobel diese Form des Zugangs. Die Frauen, die für eine soziale oder pädagogische Einrichtung arbeiteten, wie zum Beispiel im Kinderhilfswerk Osee in Frankreich, gerieten über ihren Beruf in eine Situation, in der sich Sozialarbeit bzw. Kinderbetreuung in Widerstand verwandelte. Ihr Widerstand beruhte nicht auf einem bewusst gefassten Beschluss wie bei den Kommunistinnen, sondern wurde quasi schleichend und anfangs nicht als solcher definiert, Teil ihrer Arbeit. Denise Levy zum Beispiel, eine der Leiterinnen der jüdischen Pfadfinder, wurde eines Tages darüber informiert, dass eine Razzia unter ihren ausländischen Schützlingen bevorstand und musste auf der Stelle Verstecke für sie finden. Die Versteckten wiederum konnten auf Dauer nicht ohne falsche Papiere existieren, also begann sie, falsche Papiere herzustellen. So führte eines zum anderen. Nach ihren Motiven befragt, sagte mir Denise Levy, wir konnten nicht zulassen, dass die Kinder verhaftet wurden. Verhaftet werden hieß deportiert werden. Wir wussten damals nicht genau, was den Deportierten geschah, aber allein schon deportiert zu werden reichte doch. Wir wollten das unbedingt verhindern. Fragt man die zionistischen Aktivistinnen, die in Polen gekämpft haben, nach ihren Motiven, antworten sie meistens, sie hätten nicht in der Gaskammer enden, sie hätten etwas tun, sich wehren, die Ermordeten rächen, die Ehre des jüdischen Volkes retten wollen. Alle diese Gründe bewegten sie jedoch erst nach den großen Liquidierungsaktionen. Erst als ihnen bewusst wurde, dass die Deutschen tatsächlich das gesamte jüdische Volk ermorden würden. Es folgt die Zeitzeugin Tusia Herzberg. Sie war während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der zionistischen Jugenduntergrundbewegung Hanoar Azionie und beteiligte sich im Benziner Ghetto am Widerstand. Ihre Tätigkeiten waren der Kontakt mit polnischen Partisaninnen und Partisanen, das Besorgen von Waffen und vieles mehr. 1943, als die Nazis die letzten Jüdinnen und Juden aus dem Benziner Ghetto zu deportieren begannen, floh Tusia Herzberg mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Budapest, wo sie als Krankenschwester getarnt weiterhin im Widerstand aktiv war und Fluchthilfe nach Rumänien und Palästina leistete. Heute lebt sie in Israel. Der größte Dichter, Dante, der Vater der italienischen Dichtung, hat über die Hölle geschrieben. Seine Hölle war eine Fantasie. Für das europäische Judentum jedoch war die Hölle eine Wirklichkeit, eine tragische Wirklichkeit. Eigentlich war das kein Krieg. Ein Krieg finde zwischen gut bewaffneten Militären statt. Dies aber war ein reiner Mord. Ein Mord an unbewaffneten, hilflosen und unschuldigen Einwohnern. Nach dem Kriege hat man uns immer wieder gefragt, warum habt ihr nicht gekämpft? Zu wenig war bekannt, dass fast in jeder Stadt, groß und klein, junge Juden versuchten, sich zu rächen, zu kämpfen, obgleich es aussichtslos war. Auch in unserer Gegend, dem polnischen Oberschlesien, gab es solche verrückte Kämpfe. So habe ich sie in meinem Buch »Der lachende Sand« genannt. Sie kämpften, weil ihre Selbstachtung es so verlangte. Verrückt. Sie kämpften ohne Waffe. Sie beschafften sich Waffen ohne Geld. Sie suchten Unterkunft in einer feindlichen Umgebung. Sie übergaben ihr Schicksal ihrem glücklichen Stern. Aber die meisten waren dem Untergang geweiht. Katrin Auer ist koordinierende Redakteurin von Kontext 21 und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Konfliktforschung in Wien. In ihrem Referat beleuchtete sie die Rolle des Geschlechterverhältnisses im Kontext nationalsozialistischer Verfolgung für weibliche Opfer sowie die unterschiedlichen Formen sexualisierter Gewalt gegen Frauen während ihrer KZ-Haftzeiten. Ich denke, es ist wichtig festzustellen, dass Frauen im Nationalsozialismus nicht aufgrund ihres weiblichen Geschlechts verfolgt wurden, sondern aus politischen, antisemitischen, rassistischen, eugenischen oder homophoben Gründen. Die Schilderungen jener Frauen, die sexualisierte Gewalt erleben mussten und uns davon erzählt haben, zeigen, dass bei der Intention der Täter immer auch die Verfolgungsgründe die Art der sexualisierten Gewaltanwendung mitbestimmten. Eine Überlebende zum Beispiel, sie ist jüdische Herkunft, war auch politisch im Widerstand tätig, schilderte uns ein zutiefst demütigendes Erlebnis. Dieses Erlebnis spielte sich während der Aufnahmeprozedur in Birkenau ab, wo sie mit all den anderen Frauen nackt vor SS-Männern stehen musste. Diese Schilderungen kennen wir und die Bilder kennen wir auch. Sie betont aber zusätzlich, dass ein SS-Mann, also sie versucht sich zu bedecken, ihre Blöße zu bedecken. Ein SS-Mann kam zurück, hat sie von oben bis unten gemustert und sie dann als dreckige Saujüdin beschimpft. Das heißt, in dieser Szene wird deutlich, wie dieser SS-Mann seinen antisemitischen Hass zusätzlich ausagierte und es war sichtlich seine Intention, die Frau als Frau und auch als Jüdin zu demütigen.